Willkommen mal wieder zu Kurze Filme, kurze Interviews. Diesmal mit dem Gewinner des Kurzfilmpreises des Filmfestes Schleswig-Holstein, Friedrich Tietke, der mit seinem Film Mann auf Blau am Samstagabend den Publikumspreis einheimsen konnte. Doch wie hat der Gewinner das Publikum überzeugt? Lassen wir ihn den Film doch einmal selbst zusammenfassen. Bei Mann auf Blau geht es um einen jungen Künstler, der gerade seinen Abschluss gemacht hat an der Universität der Künste in Berlin im Bereich Bildende Kunst und jetzt versucht, ja, seinen Fuß in den Kunstmarkt zu bekommen und irgendwie als selbstständiger Künstler überleben zu können. Und dabei muss er halt bestimmte Dinge tun, um das die Spielregeln mitzumachen, unter anderem auf Ausstellungseröffnungen gehen, mit Kuratoren reden, mit Galeristen reden, genau, mit den richtigen Leuten reden und dabei aber auch nicht vergessen, dass er irgendwie weiter auch arbeiten muss und weiter sich künstlerisch entwickeln muss. Und das ist im Grunde, in diesem ganzen Schwebezustand befindet sich unser Protagonist und eigentlich nur dieses Loch sozusagen, was nach dem Studium eintreten kann, wenn man sich vorher noch nicht mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat, wie komme ich überhaupt sozusagen in das Berufsleben? Ja, damit befasst sich der Film. Der Film, um den es geht, ist tatsächlich eine Dokumentation oder vielleicht eher ein Porträt? Ja, es ist eigentlich ein Porträt eines Künstlers, aber es beinhaltet natürlich schon auch die Fragen allgemein, weil es sehr, sehr viele junge Künstler gibt, die sich sozusagen so nach dem Studium fühlen. Ne? Also, dass man wirklich da erstmal in so ein Loch fällt, in so eine, also der Film heißt ja auch Mann auf Blau, also weißt du, wie so ein Blues wirklich in so einem komischen Zustand, wo man nicht so richtig weiß, ja, wo man nicht so richtig auch klar denken kann, was sind jetzt so die nächsten Schritte, sondern sich irgendwo so einen komischen Zustand befindet und versucht zu sagen, Teil von etwas zu werden, wovon man eigentlich keine Ahnung hat. Der Film zeigt mehrere skurrile Situationen, in denen sich der Künstler wiederfindet. Diese sind aber tatsächlich alle echt gewesen, oder? Genau, also wir haben einfach wahnsinnig viel Material gehabt, haben uns teilweise wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum einfach dazugestellt mit der Kamera bei diesen Gesprächen. Und dann am Ende, es gab viele technische Probleme, ich habe noch nicht mal teilweise hören können, was sie sagen, weil irgendwie die Verbindung mit dem Microport und so nicht funktioniert hat. Und ich hab sozusagen nur dem Kameramann die Aufgabe gegeben, das zu filmen und habe dann im Schnitt auch teilweise hinterher erst gesehen, was da für skurrile Momente irgendwie entstanden sind und ja, was die eigentlich beinhalten und was die mit den Protagonisten auch gemacht haben. Das habe ich so vor Ort manchmal gar nicht erkennen können. Jetzt dann mal die Frage, ist der Film schon einem größeren Publikum in der Kunstszene gezeigt worden? Denn wir könnten uns vorstellen, dass diese Szene jetzt, wo sie den Spiegel so vorgehalten bekommt, mit der Rezeption des Filmes sicher einige mindestens gemischte Gefühle hat. Genau, also er hatte Premiere auf dem DOC Leipzig, lief dann im deutschen Wettbewerb und ja, das war eine Riesenüberraschung für uns, auf diesem tollen Dokumentarfilmfestival die Premiere zu feiern, lief auch auf dem DOC-Fest München jetzt gerade und wurde also schon von Leuten gesehen, auch von Künstlern. Und eigentlich sind die eigentlich teilweise ganz froh, dass da mal jemand einen Film drüber macht überhaupt. Ja, also dass da mal irgendwie sowas erkannt wird. Weil ich weiß nicht, ob ich das wirklich entlarve, die Art und Weise. Also ich zeige ja eigentlich, ich nehme ja den Künstler, ich versuche zumindest den Künstler sehr ernst zu nehmen. Dass er halt sozusagen Schwierigkeiten hat, einfach mit diesem ganzen System klarzukommen. Und man sich irgendwie versuchen muss, selber treu zu bleiben dabei. Was halt so super schwierig ist, weil du auch Masken aufsetzen musst. Aber ich meine, die Situation, die kennen wir, jeder weiß das, dass in vielen Branchen es so ist. Auch beim Filmemachen, dass man sich genau in solchen Gesprächen verfängt und versucht, einen guten Eindruck zu machen. Also ich selber kenne das Gefühl, was der Protagonist erlebt hat, auch sehr gut. Das zu erleben ist ja eine Sache. Aber sich dann bereit zu erklären, dies Außenstehenden in Form einer Dokumentation zu zeigen, ist ja noch etwas anderes. Wie hast du das Vertrauen vom Protagonisten erlangt, ihn in einem Zustand zeigen zu dürfen, indem er sich in diesem Schwebezustand befindet? Wir haben darüber gesprochen im Vorfeld, also dass ich halt ihn gerne da begleiten möchte einfach. Ich glaube, er war sich auch klar, dass es sozusagen auch Momente gibt, in der er Schwierigkeiten hat, weil das muss man beim Dokumentarfilm dann natürlich irgendwie auch klarstellen, dass jeder Held auch seine schlechten Tage hat und das den Film interessant macht, wie er dann da wieder rauskommt. Und das ist natürlich irgendwie auch, es geht beim Dokumentarfilm genauso. Das heißt, die Protagonisten, die sozusagen den Pakt eingehen mit den Filmemachern, müssen sich auch im Klaren sein, dass man sie dokumentiert in Situationen, die nicht immer angenehm sind, weil das letztendlich den Film dann interessant macht, beziehungsweise auch eigentlich erst die starken Seiten des Protagonisten zeigen kann. Man braucht halt diese Kontraste. Und das war ihm auch klar und ich glaube einfach auch, dass er das Thema wichtig und interessant fand. Und normalerweise ist er immer dabei, auch bei den Vorführungen. Er konnte jetzt leider nicht. Und er vertritt den Film sehr, sehr gerne und ja, findet, wie gesagt, dass es auch gut getroffen ist, wie er das empfindet. Das heißt, der porträtierte Künstler Henry Hake ist mit dem Endergebnis auch vollkommen zufrieden und steht dahinter? Also er steht absolut hinter dem Film. Wie gesagt, er war bei diversen Veranstaltungen eigentlich, er versucht